Ich lebe hier, weil ich hier geboren bin. Ich bin hier aufgewachsen. Ich hatte hier wenig Möglichkeiten, verhungern, verdursten oder verwahrlosen zu können. Ich lebe hier, weil ich hier schlecht in der Schule war und darum nicht schlecht im Leben sein musste. Strafe und Auszeichnung währten kurz, wenn ich wollte, konnte ich alles ausschlagen. Ich lebe hier, weil ich hier immer allein sein konnte. In dunklen und in hellen Scharen, wie ich es vermochte. Jederzeit wurde mir Beachtung geschenkt, soweit ich Achtung hatte. Ich lebe hier, weil ich nur hier leben kann, denn ich kenne nichts anderes als ein paar Städte und Länder. Weil ich hier weniger Angst habe als irgendwo. Und weil ich nirgendwo näher der Macht komme als hier. Ich lebe hier, weil ich hier zwei Kinder geboren habe, was kein Zufall war. Anders als andere habe ich keine Skrupel, Kinder in die Welt zu setzen, weil es ihnen schlechter gehen könnte. Ich lebe hier, weil ich kein Objekt bin, dem es ergeht. Und ich lebe, weil ich denke. Meine Kinder werden noch weniger Objekte sein als ich, das stärkt und schwächt mich schon wie eine Regierung. Ich lebe hier und werde hier nach jeder Arbeit zu Optimismus aufgerufen. Ich finde, dass das nicht notwendig ist, werde mir aber eine Kartei für Optimismus anlegen. Ich lebe hier gern, wenn ich mich streite.